setzen wir uns vor die Tür. Mitten im Kampf, das Revier der Böhmen nahm es sich so und schreit halt in die Glasnost. Dann wollen sie uns holen und das ist es einerlei. Denn es ist einfach nur geil. Ein Faschist zu sein ist geil. Faschist zu sein ist geil. So ist es dreckig und gemein und geil. Faschist zu sein ist geil, geil, geil. Ist geil. Faschist zu sein ist geil. So ist es dreckig und gemein und geil. Faschist zu sein ist geil, geil, geil. Ist das geil!